Wenn Edward Snowden gefragt wird, wie es sich anfühlt im Exil in Russland, dann fällt ihm diese Antwort ein. Strange. Seltsam und fremd, so ist das Leben für den 33-Jährigen, der irgendwo im Großraum Moskau wohnt. Die genaue Adresse ist geheim. Regelmäßig meldet sich Snowden aber per Videoschalte auf internationalen Konferenzen zu Wort. Solche Kontakte meint er, wenn er sagt, es stimmt, ich schlafe zwar in Russland, aber ich lebe in aller Welt. Den neuen Spielfilm, der seine Geschichte erzählt, hat Snowden schon gesehen. Mit einem Urteil hält er sich allerdings in einem Interview des britischen Guardian zurück. Ich bin kein großer Filmexperte. Leute fragen mich, was ich über den Film denke, aber ich weiß es einfach nicht. Ich habe auf Medien immer etwas allergisch reagiert, aber ich fühle eine Verpflichtung, dass ich Menschen dazu bringe, darüber zu sprechen, wie Überwachung heutzutage in ihr Leben eingreift und was sie tun können, um die Welt ein Stück besser zu machen. Das freut mich. Darauf bin ich sogar stolz. Äußerlich hat sich Edward Snowden kaum verändert in den vergangenen 3 Jahren. Wie groß sein Heimweh ist, ob seine Freundin, die vor einiger Zeit nach Russland kam, ständig bei ihm ist, darüber spricht der Amerikaner ungern. Geld verdient Snowden mit seinen Videoauftritten und mit der Entwicklung von Verschlüsselungstechniken. Für die Homeoffice-Arbeit reicht ihm sein Computer. Er lacht, wenn er gefragt wird, ob er sich in Russland frei bewegen könne. Ja, natürlich. Es gibt hier keinen Zaun mit Wachen und Wachturm oder so etwas. Ich fahre U-Bahn wie jeder andere auch. Wer Russland kennt, muss davon ausgehen, dass Snowden vom Geheimdienst überwacht wird. Der Datenexperte bestreitet aber, jemals Informationen an russische Stellen weitergegeben zu haben. Er sparte auch nicht mit Kritik an der russischen Politik, als die kürzlich eine schärfere Online-Überwachung beschlossen hat. Snowden sagt, er wolle Russland natürlich eines Tages verlassen. Wann und wohin bleibt aber ungewiss. Seine derzeitige Aufenthaltserlaubnis ist noch knapp 1 Jahr lang gültig. Dass ihn die russischen Behörden danach an die USA ausliefern, ist nicht zu erwarten. Denn bei Snowdens Schicksal geht es nicht nur um dessen persönliche Lage, sondern auch um höchste Politik. Im Konflikt mit den USA dürfte Wladimir Putin diesen Trumpf nicht aus der Hand geben.